Neben Mark Bolan und T-Rex ist David Bowie der Sänger, Künstler, Interpret, mit dem der Produzent Tony Visconti am ehesten in Verbindung gebracht wird. Vorhin haben wir schon Space Oddity gehört, Visconti als Bassist. Danach kamen die Alben The Man Who Sold the World, als Mixer Diamond Dogs, wiederum als Produzent zusammen mit Bowie, David Live, Young Americans, Low, Heroes, Lodger, Scary Monsters and Super Creeps. Das sind noch nicht einmal alle Produktionen. Eben natürlich das Titelstück aus dem 1977 in Berlin aufgenommenen Album Heroes. Visconti hat immer Bowies Konzentration bewundert, seine Fähigkeit, musikalische Abläufe schnell beurteilen zu können, zu entscheiden, die Dinge weiterzutreiben. Sein produktiver Umgang mit den unterschiedlichsten musikalischen Charakteren, also wahre Lobeshymnen. Und Bowie sei der beste Sänger überhaupt. Alles würde im ersten Take sitzen. Und wenn es einer wissen muss, dann Tony Visconti. Er hat schließlich viele, viele Stunden mit Bowie zusammen im Studio verbracht. In der zweiten Stunde gleich zu Beginn noch ein weiterer Titel aus ihrer gemeinsamen Produktion. Bis zu den Nachrichten jetzt noch die Stranglers 1981 mit La Folie.